an dich denk. Mittendrin war der Traum dann aus und jetzt bin ich mit dem Flieger auf dem Weg nach Haus. Und ich glaub, dass du an mich denkst. Nur ein kleines Stück Papier, ein paar Zahlen ohne Namen. Meld dich einfach mal bei mir und ich lehne mich zurück und denk an gestern und ich träume von der Zeit mit dir. Dieses kleine Stück Papier, nur ein Souvenir. Nur noch 10 Minuten, ich bin längst noch nicht so weit. Irgendwo dort ganz tief unten, jemand, der sich